Der Mais. Er steht dort im Kühlschrank. Halb verspeist befinden sich die Reste vom Vortag noch in der Dose. Jetzt steht das schon wieder offen rum. Der weiß ganz genau, dass man das nicht machen soll. Das schmeckt doch so ein Scheiße und krebserregend ist es wahrscheinlich auch, sein Zeug so offen in der Dose zu lassen. Weil sich das ganze Metall da in den Mais frisst. Dachte sich Dirk. Ich fülle ihm das einfach schnell in eine Schüssel ab. Ach was soll's, da wasche ich ihm den Mais auch gleich noch, dann muss er das nicht mehr machen. Er? Das ist Timo. Dirk und Timo sind Mitbewohner. Seit einem halben Jahr wohnen sie nun schon zusammen. Gerade sitzt Dirk mit einem Kumpel in ihrer Stammkneipe. Die erste Runde Bier lockert schnell die Zunge und bei der zweiten Runde fällt das Gespräch schließlich auf den Mitbewohner. Es läuft richtig gut mit Timo. Er ist super entspannt, wir hängen oft zusammen ab, geben uns aber auch Freiheiten. Ab und zu gibt's mal ein Bier abends. Aber im Abwasch ist er nicht so gut. Und er lässt den Klodeckel manchmal oben. Aber das finde ich jetzt nicht weiter schlimm. Ich mache den Deckel dann einfach runter. Und die Pfanne spüle ich dann einfach nochmal ab. Oder wenn er den Duschvorhang nach dem Duschen so zusammengeknüllt zurücklässt, dann fächer ich den zum Trocknen einfach wieder aus. Länger als gewöhnlich war Timo heute im Bad zugange. Dirk hatte sich schon ein wenig gewundert, ja, gar Sorgen gemacht. Doch als Timo dann endlich das Bad freigemacht hatte und Dirk nochmal schnell aufs Klo huschte, da fiel sein Blick auf das langsam ablaufende Duschwasser. Mit einem leisen Gurgeln verschwand der Schaum und hinterließ eine Mixtur aus gräulichem Duschschaum und menschlicher Körperbehaarung. Das sind doch Schamhaare, dachte sich Dirk. Noch eine Weile sitzt er auf dem Pott. Schließlich nimmt er ein bisschen Klopapier von der Rolle, entfernt Überreste aus seinem Hintern und die Schamhaare aus dem Abfluss. Später dann, in der Kneipe, wandert Dirks Blick gedankenvoll umher und bleibt schließlich an der langen Haarpracht einer Frau an der Bar hängen. Könnte ja fast Timos Freundin sein. Ah nee, die waren ja für heute Abend verabredet. Ach, Timos Freundin, das ist auch eine ganz Liebe. Und ihre Haare so schön lang. Zu Hause saugt Dirk öfter mal durch. Versteht sich von selbst bei drei Leuten, die so regelmäßig in der WG sind. Da muss das eben gemacht werden. Denn wenn man mit nassen Füßen aus der Dusche steigt und in ein Bett aus diversen Haaren unterschiedlicher Herkunft tritt, das findet keiner schön. Plötzlich fällt es ihm wie Schuppen von den Augen. Auf der einen Seite die besitzerlosen gekräuselten Haare im Abfluss und auf der anderen Seite die Verabredung seines Mitbewohners. Da kannst du dir genau vorstellen, was die beiden heute Nacht treiben. Ist ja schön, wenn die sich so lieb haben. Nuschelt Dirk in seinen Bart. Dem Kumpel in der Kneipe erzählt er das natürlich nicht. Das wäre ja irgendwie komisch. Doch so leise war das dann wohl doch nicht. Dein Kumpel fragt nach. Als Dirk ihm nach einer kleinen unangenehmen Denkpause schließlich von seiner Schamhaaranalyse erzählt, da fragt der Kumpel, ob Dirk das normal findet. Dieses Dosenumfüllen, hinterherspülen, Duschvorhänge auffächern, überhaupt sein Faible für das Wegmachen diverser Haare. Ey, du weißt schon, dass Duschvorhänge gammelig werden, wenn die feucht bleiben? Und Dosenzeug schmeckt halt nun mal scheiße, wenn man die nicht sofort umfüllt. Und abwaschen muss man Mais auch, sonst wird er schleimig. Und wenn ich nach Timo in die Dusche gewollt hätte, dann wäre mein Duschwasser nicht richtig abgelaufen. Wegen der ganzen Schamhaare im Abfluss. Da mache ich die halt weg, ist doch kein Aufwand. Und dass er es nicht schafft, die Haare von seiner Freundin auch mal wegzusaugen, gut, der hat halt gerade viel zu tun in der Uni. Ehrlich. Komisch klingt das schon, denkt sich der Freund. Ein richtiger Helikoptermitbewohner.